Siebtes Kapitel: Große Aufregung in der Schumannstraße. Während Emil auf der Straßenbahn 177 stand, die Kaiserallee lang fuhr und nicht wusste, wo er landen würde, warteten die Großmutter und Ponyhütchen, seine Cousine, im Bahnhof Friedrichstraße auf ihn. Sie hatten sich am Blumenkiosk, wie es ausgemacht war, aufgestellt und blickten dauernd nach der Uhr. Viele Leute kamen vorüber, mit Koffern und Kisten und Schachteln und Ledertaschen und Blumensträußen. Doch Emil war nicht dabei. »Wahrscheinlich ist er mächtig gewachsen, was?« fragte Ponyhütchen und schob ihr kleines, vernickeltes Fahrrad hin und her. Sie hatte es ja eigentlich nicht mitnehmen sollen, doch sie hatte so lange gemaunzt, bis die Großmutter erklärte, »Nimm's mit, alberne Liese!« Nun war die alberne Liese guter Laune und freute sich auf Emils respektvollen Blick. »Sicher findet er es oberfein«, sagte sie und war ihrer Sache völlig gewiss. Die Großmutter wurde unruhig. »Ich möchte bloß wissen, was das heißen soll. Jetzt ist es schon 18.20 Uhr, der Zug müsste doch längst da sein.« Sie lauerten noch ein paar Minuten, dann schickte die Großmutter das kleine Mädchen fort, sich zu erkundigen. Ponyhütchen nahm natürlich ihr Rad mit. »Können Sie mir nicht erklären, wo der Zug aus Neustadt bleibt, Herr Inspektor?« fragte sie den Beamten, der mit einer Lochzange an der Sperre stand und Obacht gab, dass jeder, der an ihm vorbei wollte, ein Billett mitbrachte. »Neustadt? Neustadt?« überlegte er. »Ach so, 18.17 Uhr. Der Zug ist längst rein.« »Ach, das ist aber schade. Wir warten nämlich dort drüben am Blumenstand auf meinen Vetter Emil.« freut mich«, sagte der Mann. »Wieso freut Sie das, Herr Inspektor?« fragte Pony neugierig und spielte mit ihrer Radklingel. Der Beamte antwortete nicht und drehte dem Kinde den Rücken zu. »Na, Sie sind aber ein ulkiger Knabe«, sagte Pony beleidigt. »Auf Wiedersehen.« Ein paar Leute lachten, der Beamte biss sich ärgerlich auf die Lippen und Ponyhütchen trabte zum Blumenstand. »Der Zug ist längst rein, Großmutter!« »Was mag da passiert sein?« überlegte die alte Dame. »Wenn er überhaupt nicht abgefahren wäre, hätte seine Mutter doch depeschiert. Ob er verkehrt ausgestiegen ist? Aber wir haben es doch ganz genau beschrieben.« »Ich werde daraus nicht gescheit«, behauptete Pony und tat sich wichtig. »Sicher ist er verkehrt ausgestiegen. Jungen sind manchmal furchtbar blöde. Ich möchte wetten. Du wirst noch sehen, dass ich recht habe.« Und weil ihnen nichts anderes übrig blieb, warteten sie von neuem. 5 Minuten. Nochmal 5 Minuten. »Das hat aber nun wirklich keinen Zweck«, sagte Pony zur Großmutter. »Da können wir ja hier stehen bleiben, bis wir schwarz werden. Ob es noch einen anderen Blumenstand gibt? Du kannst ja mal zusehen, aber bleibe nicht so lange.« Hütchen nahm wieder ihr Rad und inspizierte den Bahnhof. Es gab keinen weiteren zweiten Blumenstand. Dann fragte sie noch rasch 2 Eisenbahnbeamten Löcher in den Bauch und kam stolz zurück. »Also«, erzählte sie, »Blumenstände gibt's keine sonst. Wäre ja auch komisch. Was wollte ich noch sagen? Richtig, der nächste Zug aus Neustadt kommt hier 20.35 Uhr an. Das ist kurz nach 8:30. Wir gehen jetzt hübsch nach Hause und 8:00 fahre ich mit meinem Rad wieder hierher. Wenn er dann immer noch nicht da ist, kriegt er einen hundsgemeinen Brief von mir.« »Drück dich etwas gewählter aus, Pony.« »Kriegt er einen Brief, der sich gewaschen hat, kann man auch sagen.« Die Großmutter machte ein besorgtes Gesicht und schüttelte den Kopf. »Die Sache gefällt mir nicht. Die Sache gefällt mir nicht«, erklärte sie. Wenn sie aufgeregt war, sagte sie nämlich alles zweimal. Sie gingen langsam nach Hause. Unterwegs an der Weidendammer Brücke fragte Ponyhütchen, »Großmutter, willst du dich auf die Lenkstange setzen? Halt den Mund!« »Wieso? Schwerer als Ziklas Arthur bist du auch nicht, und der setzt sich oft drauf, wenn ich fahre.« »Wenn das noch ein einziges Mal vorkommt, nimmt dir dein Vater das Rad für immer weg.« »Ach, euch darf man aber auch gar nichts erzählen«, schimpfte Pony. Als sie zu Hause, Schumannstraße 15, angekommen waren, gab es bei Ponys Eltern, Heimbold hießen sie, große Aufregung. Jeder wollte wissen, wo Emil war, und keiner wusste es. Der Vater riet, an Emils Mutter zu depeschieren. »Um Gottes Willen«, rief seine Frau, Ponys Mutter, »sie würde sich zu Tode erschrecken. Wir gehen gegen 8 noch einmal auf den Bahnhof, vielleicht kommt er mit dem nächsten Zug.« »Hoffentlich«, jammerte die Großmutter, »aber ich kann mir nicht helfen, die Sache gefällt mir nicht, die Sache gefällt mir nicht.« »Die Sache gefällt mir nicht«, sagte Ponyhütchen und wiegte bedenklich ihr kleines Haupt hin und her.